Don de Lenguas. Cultura y lengua en Radio Universidad. Con la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca, cada martes. Buenas tardes, un día más estamos en el programa Don de Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y de Documentación. Hoy el programa va a ir en alemán, aunque esta primera presentación es en castellano. Tenemos como invitada a la profesora Elke Krüger de la Universidad de Leipzig y la van a entrevistar los compañeros de alemán, Belén Santana. Hola, Belén. Hola, buenas tardes. Manuel de la Cruz. Hola, Manuel. Hola, muy buenas. E Iris Hall, que la tenemos aquí al lado. Hola, Iris. Hola. Pues nada, aquí es toda vuestra. Buenas tardes, Elke. Hello. Hello. Y ahora sigue ya Iris conduciendo la entrevista. Ja, erstmal vielen Dank, Elke, dass du hier zu uns nach Salamanca gekommen bist. Vielleicht kannst du uns näher erläutern, wozu du hier bist und wie lange du hier bleiben wirst. Ja, ich unterrichte ja an der Universität Leipzig, dolmetschen in erster Linie und auch übersetzen und bin jetzt hier im Rahmen eines Austauschprogramms, das heißt offiziell Dozentenmobilität oder Teaching Staff Mobility. Diese Programme geben die Möglichkeit, dass man eine Zeit lang an einer Partneruniversität arbeitet und ich freue mich sehr, dass ich hier bin. So etwas ist immer inspirierend. Ist das dein erster Besuch in Salamanca? Ich war einmal vor 20 Jahren hier und dann nochmal ganz kurz vor 15 Jahren. Also es ist schon sehr, sehr lange her. Und hattest du bereits Gelegenheit, die Stadt anzuschauen? Ja, ja. Es ist immer wieder sehr schön, hier zu sein. Es ist immer wieder beeindruckend. Und ich habe mich auch gleich zu Hause gefühlt, dank der netten Kollegen hier. Ach schön, das freut mich. Und was den Unterricht angeht, im Moment arbeitest du dann hier in der Woche mit Manuel zusammen? Richtig, richtig. Wir haben schon einige Stunden im Dolmetschen hinter uns. Ja, genau. Ich möchte noch auch etwas gerne fragen. Du warst ja hier, darf ich duzen? Ja, natürlich. Natürlich. Du warst ja hier, ich glaube, 1990 in richtig, Spanien, ja. Ne? Also ein Jahr nach der Wende. Nicht mal ein Jahr nach der Wende, ja. Das war meine erste Reise in den Westen sozusagen. Da hatte ich Glück und hatte ein Stipendium bekommen für einen Sommerkurs hier an der Universität Salamanca. Vier Wochen im Sommer, Salamanca, war eine herrliche Zeit. Und warum Spanisch eigentlich? Warum ich Spanisch studiert genau. habe? Das war ein Zufall, wie das so oft im Leben ist. Als ich anfing zu studieren, konnte man sich die Sprachkombination nicht aussuchen, sondern man machte eine Eignungsprüfung und dann bekam man die Sprachkombination, von der man glaubte, dass sie nach vier Jahren gebraucht werden würde. Man musste sich zudem verpflichten, drei Jahre dort zu arbeiten, wo man gebraucht wird. Das hatte Vor- und Nachteile natürlich. Der Vorteil war, dass man einen sicheren Arbeitsplatz nach dem Studium bekam. Ja, ich habe einen Eignungstest gemacht und dann sagte man mir, okay, Sie studieren Russisch und Spanisch. Es war eine Überraschung für mich. Spanisch war neu. Waren das die Folgen von Glasnost, Perestroika und... Ich glaube nicht. Das war eher eine pragmatische Herangehensweise, aber heute bin ich dafür sehr dankbar. Ja. Denn ohne diesen Zufall wäre ich heute nicht hier. Und mit Russisch und mit Spanisch eröffnen sich zwei völlig unterschiedliche, aber sehr interessante Kulturkreise. Wie hast du denn eigentlich diese friedliche Revolution erlebt? Und danach, was hast du denn hier in Salamanca erlebt? Also was waren die Gefühle? Was hast du denn da empfunden? Ja. Bei der friedlichen Revolution muss ich sagen, dass ich auch das Glück hatte, die aus erster Hand zu erleben. Ich habe ja damals in Leipzig studiert und ich habe mitbekommen, wie seit Mai sich die Situation zuspitzte, wie seit Mai jeden Montag die Friedensgebete stattfanden, wie sich auch die Polizeipräsenz erhöhte. Und dann habe ich die großen Demonstrationen auch miterlebt, wo immer mehr Leute dann hinzuströmten. Es war beeindruckend und man hatte schon damals das Gefühl, dass das wahrscheinlich etwas ist, was man nur einmal im Leben erlebt. Und natürlich waren wir sehr dankbar dafür, dass es eine friedliche Revolution war. Ja, danach Freude auf jeden Fall, aber auch Skepsis, denn man wusste ja nicht, was kommen würde. Und die Möglichkeit natürlich, ins Ausland zu reisen, nach Spanien zu reisen, die war großartig und das habe ich auch so empfunden. Und bis heute mache ich mir das manchmal so bewusst, wenn ich hier bin oder wenn ich irgendwo unter Palmen bin, dass das lange Zeit nicht selbstverständlich war. Das klingt alles sehr interessant, ne? Gab es da irgendwie da auch eine Umstellung so vom, sagen wir mal so, vom Selbstbewusstsein und von dem von der Wahrnehmung, Weltwahrnehmung? Es hat sich sehr viel verändert natürlich. Und die meisten Menschen mussten sich umstellen. Es hat viel Positives gegeben. Es gibt natürlich auch Dinge, die nicht so leicht sind. Das System hat sich völlig verändert. Es gibt sicherlich viele Menschen, die heute Existenzängste haben, so wie es sie früher nicht gegeben hat. Ich hatte das Glück, ein Studium zu absolvieren ohne finanzielle Sorgen. Und auch das Glück, dass ich noch jung genug war, um mich umzustellen und beides kennenzulernen. Ansonsten, ich selbst sehe auch viele, viele Vorteile für meine Arbeit, was den Zugang zu Quellen betrifft, was die Kontakte betrifft, die man haben kann. Also es ist ein Thema, da könnte man lange, lange drüber sprechen. Na Elke, hallo. Vielleicht zurück zu deiner Sprachkombination. Mich würde interessieren, wie sieht es aus mit dem Russischen im Allgemeinen? Also eine Folge des Mauerfalls war unter anderem, dass viele Russendeutsche, sogenannte Russendeutsche, Russlanddeutsche, Siedler, ja, zurückgekommen sind. Wie ist die Lage heutzutage des Russischen an der Uni allgemein und im Bereich des Übersetzens und Dolmetschens konkret? Also was die Ausbildung an der Universität betrifft, so gibt es noch den Studiengang Übersetzen, Russisch, Dolmetschen, Russisch. Das ist jetzt alles zu Bachelor und Master übergegangen. Aber natürlich war früher die Russischabteilung eine der größten und namhaftesten. Und heute sind es doch verhältnismäßig wenig Studenten und viele von ihnen kommen eben aus der ehemaligen Sowjetunion. Was die Auftragslage betrifft, da kann man sich vorstellen, dass es da auch weniger geworden ist. Keine Frage. Das trifft aber auch auf das Spanische zu. Also da, auch da ist es nicht besonders vielversprechend. Ganz einfach, weil sich das Englische doch sehr, sehr ausgebreitet hat im Vergleich. Ja, okay. Also das Englische tatsächlich zu einer Art Lingua Franca geworden ist, selbst in unseren Bereichen. Es wird immer mehr zur Lingua Franca, auch wenn es nicht unbedingt immer zur besseren Verständigung beiträgt. Ja, genau. Und was ich dich auch fragen wollte, eigentlich hast du die Frage schon ganz am Anfang ganz kurz beantwortet. Wie stehst du zum Verhältnis zwischen Übersetzen und Dolmetschen? Denn es gibt ja sozusagen zwei Schulen, ne? Die einen, die vertreten die Ansicht, dass man entweder Dolmetsch oder übersetzt, während es andere gibt, die der Ansicht sind, dass beide Aktivitäten sich eigentlich sehr gut ergänzen und dass die ganz eigentlich komplementär sind. Für unsere Zuhörer, die das vielleicht nicht wissen, die meisten werden das aber schon wissen, ist das eine, bezieht sich das Übersetzen auf das Schriftliche und das Dolmetschen auf die mündliche Übertragung von Texten. Meine Erfahrung ist, dass ich beides sehr gut ergänzen kann. Mein Studium war ja auch auf beide Aktivitäten ausgerichtet. Aber natürlich ist Dolmetschen nicht einfach nur eine Form des Übersetzens. Das muss man auch so sehen, ne? Man kann nicht rangehen und sagen, okay, Dolmetschen ist ja auch nur so wie Übersetzen. Sondern Übersetzen, denke ich, ist eine gute Grundlage und eine gute Ergänzung für das Dolmetschen, das dann wieder eine ganze Reihe eigener Fähigkeiten und Fertigkeiten erfordert, wo eine ganze Menge Faktoren mit einfließen aus der Situation heraus, die berücksichtigt werden müssen und die auch beherrscht werden müssen. Ein Dolmetscher, der nicht gut sprechen kann, ist kein guter Dolmetscher, zum Beispiel, während das beim Übersetzen überhaupt nichts ausmacht. Ich denke, es kann sich ergänzen. Ja, kommen wir mal wieder zurück in die Wende. Und es gab ja dieses gesellschaftspolitischen Wandels. Sie haben es auch erlebt seit 1989. Aber was wir hier erlebt haben oder was wir kennen, ist, was wir so gesagt in einem Film gesehen haben. Ne? Das Leben der anderen. Das Leben der anderen. Der anderen, genau. Goodbye Lenin und so. War das wirklich so? Also ist das wirklich eine Skizze, was da geschehen ist oder wie man das da erlebt hat? Die Erfahrungen sind sehr unterschiedlich, je nachdem, in welchem Bereich man sich auch bewegt hat. Ganz sicher trifft das Leben der anderen bestimmte Aspekte, die es damals gegeben hat. Ich denke, es ist eine gute Darstellung, die auch ein bisschen vielschichtiger ist und nicht so einseitig. Wie alles hatte auch das Leben in der DDR gute und schlechte Seiten. Ja, und ja, ich denke, die Filme sind nicht alles, aber sie reflektieren einen Teil der Realität. Und gut, bei Lenin finde ich den ersten Teil ganz gut, beim zweiten also überzeugt er mich nicht mehr so sehr. Das mit dem Gurken, ist es wahr? Also sind diese die leckeren Spreewaldgurken genau verschwunden? Die gibt es noch. Ja. Also wenn Sie kommen zu uns, dann können Sie die auf jeden Fall mal hautnah erleben und kosten. Ist durchaus zu empfehlen, auch mal die Spreewaldgurke zu probieren. Doch, die gibt es schon noch. Ja. Und gibt es immer noch diese Sehnsucht, die auch Fichte, das war ja ein prominenter Student, Leipziger Student, gibt es noch diese Sehnsucht, dieses Volkgeist? Spürt man noch etwas in Leipzig? Kann man noch solche Gefühle? So im Alltagsleben, ich glaube, das ist schwierig, am Alltagsleben festzumachen. Wenn man es sucht, sicherlich. Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja, ich wollte nochmal auf deine wissenschaftliche Tätigkeit zu sprechen kommen. Was für Forschungsprojekte habt ihr im Moment an der Universität Leipzig im Bereich Dolmetschen? Forschung, das ist zum Beispiel auch ein Bereich, den wir entwickeln zwar, aber man sieht, dass wir früher viel mehr Kollegen waren, als wir heute sind. Mhm. Und im Zusammenhang mit der Umstellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge halten sich die Freiräume für Forschung ziemlich in Grenzen. Mhm. Aber es gibt die Leipziger Schule, die vielleicht bekannt ist, und innerhalb der Leipziger Schule auch einen Zweig in der Dolmetschwissenschaft, der sehr stark von Dr. Kutz vertreten wird, der ein eigenes Kompetenzmodell entwickelt hat, das sich vor allem der Didaktik des Dolmetschens widmet und wo verschiedenste Aspekte versucht werden zu erklären. Und im Rahmen dieses Forschungs- oder dieses Modells gibt es eine ganze Reihe von Diplomprojekten beispielsweise, die sich mit Redestilen, mit kulturellen Faktoren des Dolmetschens beschäftigen, mit Prosodie beim Dolmetschen beispielsweise. Also eine ganze Reihe Dinge in dieser Richtung. Mhm, mhm. Also Elke, du hast dein Studium von 1984 bis 1989 an der Universität Leipzig gemacht, ne? Die damalige Karl-Marx-Universität, ne? Im Übersetzen und Dolmetschen. Dann Promotion zur kommunikativen Strategie in spanischen Interviews. Das ist auch etwas ganz Interessantes jetzt, wo wir hier sitzen im Radio. Ja. Es ging um Zustimmung und Ablehnung. Zustimmung und Ablehnung. Aber die Interviews, die ich hatte, da war vorwiegend Zustimmung vertreten. Ja, kooperative Bestätigungen. Ja, die Kommunikation ist ja so wichtig und nicht nur für einen Übersetzer, sondern auch für jemanden, der dolmetschen muss. Ne? Diese Sprachmittlung ist ja sehr wichtig. Ne? Deshalb finde ich das ganz interessant, dass du das in diesem Bereich gemacht hast. Ne? Das ist ja die Medien, ne? Das hat mit Medien zu tun, mit der Öffentlichkeit. Und das ist natürlich etwas, was ganz aktuell ist, was du schon 1993, ne? Du hast schon 1993 in diesem Gebiet geforscht. Es hat mich interessiert, weil es eben auch mit dem Dolmetschen zu tun hat, weil es sehr viel mit interkulturellen Unterschieden in der Kommunikation zu tun hat, die meist sehr subtil sind, die aber, gerade weil sie so subtil sind, zu Missverständnissen und Problemen in der Kommunikation führen können. Mhm. Die Art und Weise, in welcher Form man bestimmte kommunikative Funktionen zum Ausdruck bringt. Ich denke, es ist ein sehr interessantes Thema, auch fürs Dolmetschen. Ja, könntest du uns dafür vielleicht ein paar Beispiele geben für das Deutsche und das Spanische? Ich denke, das Klischee ist zum bestimmten Punkt wahr, dass man im Deutschen manche Sachen einfach direkter ausdrückt. Oder dass bestimmte Äußerungen, die für einen Deutschen einfach nur eine Feststellung sind, im Spanischen als Kritik ankommen und verletzend wirken. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man berücksichtigen muss. Mhm. Ansonsten bei den kooperativen Bestätigungen, ist ja schon sehr lange her, erinnere ich mich daran, dass die zum Beispiel oft so erfolgten, dass man sich viel stärker an die sprachliche Struktur der Bezugsäußerung anlehnte. Das heißt, der Gesprächspartner sagte etwas und man wiederholt die Struktur stärker, als das im Deutschen vielleicht der Fall wäre. Man merkt auch mehr kommunikative Nähe in der Kommunikation. Das fängt bei Anredeformen an und bei Höflichkeitsstrategien geht es weiter. Also es ist mehr kommunikative Nähe in der Kommunikation vorhanden. Ja, ich denke, das sind sehr interessante Themen, die vor allem auch für Fremdsprachenlerner interessant wären. Sowohl für Spanier, die Deutsch lernen, als auch für Deutsche, die Spanisch lernen, weil so vielleicht eher Missverständnisse vermieden werden können oder Kommunikationsbarrieren überbrückt werden können. Ich denke auch, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Mhm. Ich kann mir jetzt einfach diese Frage nicht verkneifen, denn ich habe selber zum Thema Humorübersetzung promoviert und es würde mich natürlich in dem Rahmen interessieren, also ob du der Meinung bist, dass Humor tatsächlich eine wichtige Rolle spielt, gerade in der deutsch-spanischen Kommunikation, gerade wenn es um Höflichkeitsstrategien, um Bestätigung, Zustimmung und so weiter geht. Ich bin der Meinung, dass Humor im Spanischen so eine Art Schmiermittel für den Alltag ist, ne? Und das ist im Deutschen meiner Meinung nach zumindest nicht so präsent. Den Eindruck habe ich auch, auch wenn wir uns durchaus weiterentwickeln. Und die Erfahrungen in Spanien haben mir da durchaus sehr viel neue Inspiration gebracht. Wir passen uns, glaube ich, auch immer mehr an, je mehr wir reisen und je mehr wir auch mit anderen Kulturen zu tun haben. Und vielleicht eine Frage, die für viele unserer Zuhörer, besonders für Studenten, ganz wichtig ist: Stichwort oder Unwort Bologna. In Leipzig seid ihr schon länger dran. Wir in der Übersetzungsfakultät fangen erst nächstes Semester an mit unserem Grado, das, was ihr Bachelor nennt. Bist du in der Lage, so eine Art Bilanz zu ziehen über diese neue Bachelor- und Masterstudiengänge? Es gibt sicherlich auch Vor- und Nachteile. Hm. Wie sieht das bei euch aus? Also ich weiß, in Berlin ist gestreikt worden von den Studenten und so. Wie ist die Lage in Leipzig zurzeit? Ja, wie das eben so ist bei Neuerungen und bei Übergängen, da gibt es zunächst mal auch die typischen Übergangsprobleme. Wir haben den Bachelor seit 2006 und wir haben jetzt auch die ersten Masterstudenten, die den Bachelor absolviert haben. Das Studium ist modular organisiert und je nach Studienrichtung natürlich gibt es da auch Unterschiede. Auch in Leipzig ist gestreikt worden, vielleicht habt ihr das auch mitbekommen, vor allem weil bestimmte Studienbedingungen noch verbessert werden müssen, weil vielleicht zum Teil auch viel zu viele Prüfungen verlangt worden sind. Also da ist noch vieles im Umbruch, aber man gibt sich die größte Mühe und wir arbeiten daran, dass das Bestmögliche daraus gemacht wird. Es ist natürlich auch wichtig, dass genügend Lehrkräfte, dass genügend Personal vorhanden ist, um diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden, dass die Lehre eine entsprechende Wertung bekommt, dass eine Exzellenzuniversität auch eine gute Lehre haben muss. ¿En qué medida se ha conservado en Alemania la tradición universitaria, digamos, que inspiró el siglo XIX en el sentido de tener una autonomía fuerte como universidad y mucho menos asociada con lo que podía ser el modelo francés de las cátedras vitalicias y del profesor rodeado de su cohorte y demás? ¿En qué medida está vivo? Ya no me refiero solo a Leipzig, sino en general en Alemania el modelo, no sé si se puede hablar de universidades libres, en el sentido de la Universidad Libre de Berlín o lo que sea, sino en general, la presencia de una cierta autonomía mayor y, por tanto, también de un mayor éxito en lo que tiene que ver con, no solo con la formación, sino también con la investigación y con la producción de gente muy buena. Cuando estábamos antes en el despacho viendo a la gente que había pasado por Leipzig, desde Goethe, Tycho Brahe, Nietzsche, no sé, un montón de gente. Angela Merkel y Michelle Bachelet hemos visto también que había pasado por allí. ¿En qué medida esto está vivo? ¿Cómo ves tú, si se puede decir, el análisis contrastivo entre la universidad alemana, incluso post-Bolonia, en relación con lo que tú conoces de la universidad española? Ich denke, der freie Geist ist schon noch da, aber wir hängen auch von wirtschaftlichen Gegebenheiten ab. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen das Spannungsfeld zwischen den wirtschaftlichen Gegebenheiten und dem, was man gerne machen möchte auf jeden Fall und was vielleicht auch nötig wäre. Die Universität im Humboldtschen Sinne wird sicherlich nicht gerade ausgebaut durch die neuen Studiengänge, die auf mehr Effizienz gerichtet sind, wo auch mehr Stunden vorgeschrieben sind, als das früher war. Sicherlich war auch das frühere verbesserungsbedürftig, dass man mehr Konzentration auf das Wesentliche vielleicht hat, dass man auch die Bedingungen verbessert. Aber ich habe es als sehr angenehm erlebt, auch diese Zeit der freien Entfaltung und Persönlichkeitsentwicklung zu erleben, ohne Druck durch vorgegebene Pläne. Ich komme immer wieder auf dasselbe. Leipzig. Ich möchte gerne, es gibt ja eine Schule, die ist für uns sehr berühmt, für manche. Das ist die Leipziger Schule. Also ich rede von der Sprachwissenschaft aus. Ne? Und ja, wie ist da, hat diese Leipziger Schule überlebt in Leipzig? Wir pflegen die Traditionen. Auf jeden Fall. Die Blütezeit, die war eben in den Zeiten von Otto Kade, Gerd Jäger, Professor Wozziak, Gerd Wozziak, Albrecht Neubert, das sind die berühmten Vertreter der Leipziger Schule, aber wir sehen uns schon auch in der Tradition dieser Leipziger Schule weiterhin. Aber man sieht das zum Beispiel jetzt in dem Gebiet der Sprachwissenschaft mehr, die Leute, die in Oxford forschen, Harvard und so, mehr bekannt sind, ne? als zum Beispiel Otto Kade oder Neubert oder Jäger oder solche. Im Dolmetschen Kutz. Also das ist ein bisschen schade, ne? Dass diese Forschungen irgendwie verloren gegangen sind. Diese Gruppe von Idealisten, die gemeinsame Projekte gemeinsam in Angriff genommen haben und dann auch diesen lebendigen Austausch hatten, das wäre etwas, was man wieder stärker beleben könnte. Ne? Was schön wäre. Mhm. So, wir müssen jetzt leider zum Ende kommen. Es wäre zwar noch sehr interessant, weiter zu reden, doch unsere Zeit ist vorbei. Muchas gracias a los compañeros de la radio. Y bueno, hasta la próxima vez. Y muchas gracias a Elke, a Belén, Manuel y Jesús. Vuelve otra vez, Elke. Pues jederzeit gerne. Muchas gracias, das, dieser Austausch wäre auch eine gute Perspektive, den zu verstärken. Donde lenguas. Cultura y lengua en Radio Universidad. Con la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca, cada martes.